Nach dem Gasteiner Abkommen bleiben die Herzogtümer Gemeinbesitz der beiden Mächte, doch verwaltet Österreich-Holstein und Preußen-Schleswig. Kiel soll Bundeshafen für eine zu gründende Bundesflotte werden. Preußen führt hier Polizei- und Kommandogewalt und darf Befestigungen anlegen. Der Nordostseekanalbau wird ihm bewilligt. Die Herzogtümer treten in den Zollverein ein. Österreich verzichtet auf Lauenburg gegen eine Zahlung von 2,5 Millionen Taler. So hat Kaiser Franz Josef seinen ursprünglichen Standpunkt durch den Verkauf eines seiner Rechte geschwächt und dem größten Teil der preußischen Garantieforderungen zugestimmt. König Wilhelm weiß, warum er Bismarck für dieses Abkommen in den Grafenstand erhebt. Dieser aber erkundet, mit dem bisherigen Erfolg noch nicht zufrieden, in einer Zusammenkunft mit Napoleon zu Biarritz, dass sich Frankreich mit einer preußischen Machtausdehnung in Norddeutschland abfinden würde. Napoleon hofft dabei auf eine ausgiebige gegenseitige Zerfleischung der beiden deutschen Großmächte. Bismarck erkennt, dass der Franzosenkaiser nichts gegen ein preußisch-italienisches Bündnis hätte. Dieses nun herzustellen und damit die Habsburger Monarchie im Rücken zu bedrohen, geht mit harter Entschlossenheit und klügster diplomatischer Art der neue Graf ans Werk. Italien will sich Venetien holen, dessen Verkauf Österreich trotz seiner Finanznot abgelehnt hat. So trifft nun General Covone als Vertreter der Florenzer Regierung zu Bündnisverhandlungen in Berlin ein. Man einigt sich auf ein Geschäft für nahe Sicht und beiderseits genau bemessenem Gewinn. Nach dem Schutz- und Trutzbündnis vom 8. April wird Italien den Krieg an Österreich erklären, wenn ein preußischer Antrag auf Reform der Frankfurter Bundesverfassung scheitert, der Hohenzollernstaat also die Waffen ergreifen muss. Ohne Zustimmung des anderen Partners wird weder Frieden noch Waffenstillstand abgeschlossen. Der Vertrag hat nur 3 Monate Gültigkeit. Das ist der Krieg. Zwischen den beiden deutschen Großmächten gibt es keine Versöhnung mehr. In Holstein gestattet Gablenz das Weitergehen der Propaganda für den Augustenburger, in Schleswig verbietet es Manteuffel. Ein Beschwerdetelegramm der preußischen Regierung lässt der österreichische Außenminister Graf Mensdorf 14 Tage liegen, ehe er es sehr kühl beantwortet. Aus dem kurzlebigen Bündnis schlagen die Flammen gegenseitiger Erbitterung auf. In Berlin und in Wien findet Kriegsrat statt. Der Wiener beschließt die Verstärkung der böhmisch-mährischen Garnisonen und erwägt die Durchführung des Zweifrontenkrieges. Man fühlt bei den Mittelstaaten vor. Auch Bismarck wendet sich vertraulich an die Mächte des Deutschen Bundes. Preußischerseits begingen Ende März die ersten Kriegsvorbereitungen. Am 9. April beantragt Bismarck beim Bundestag die Berufung des deutschen Parlaments. Der Antrag wird einem Ausschuss überwiesen. Man fordert Auskunft über den Inhalt der preußischen Pläne. Bismarck deutet vertraulich an, Parlament aufgrund des allgemeinen gleichen und direkten Wahlrechts und neben anderen Reformen Gründung einer Kriegsmarine und von Kriegshäfen. So will er bewusst den nahenden Krieg zu einem solchen über die Lösung der deutschen Frage erheben. Aber die öffentliche Meinung gewinnt er nicht. Die sieht in seinem Vorgehen nur ein plumpes Manöver und verweist auf Bismarcks Parlamentsfeindlichkeit in Preußen. Ein jüdischer Student, Julius Kohn, macht sich am 7. Mai zum Ausleger des Volkswillens, indem er auf den verhassten Minister schießt. Bismarck entgeht dem Anschlag. Er soll das Werk vollbringen, zu dem er berufen ist. Nach heftigem Presselärm nähern sich Ende April die einstigen Verbündeten noch einmal einander. Der Kaiserstaat schlägt beiderseitige Abrüstung vor. Ein meisterhafter Schachzug, denn Preußen darf nicht Nein sagen, wenn Österreich die Hand zur Vermeidung des Bruderkampfes bietet. Bismarck fühlt seinen Plan wanken, als die Abrüstung vereinbart wird. Aber die Österreicher machen gegen die bereits gerüsteten Italiener am 26. April ihre Südarmee mobil. Darauf folgt die italienische und im Mai die Mobilisierung der preußischen Armee. Das preußische Abgeordnetenhaus, das wieder in heftigstem Kampf gegen Bismarck steht, wird aufgelöst. Ein Vermittlungsvorschlag Antons von Gablenz, eines in Preußen lebenden Bruders des Generals, dringt nicht mehr durch. Napoleon, über die drohende Zuspitzung in Deutschland innerlich höchst erfreut, lädt zu einer Konferenz ein. Über die venezianische, die schleswig-holsteinische und die deutsche Frage. Preußen nimmt an, Österreich lehnt ab. Doch ist es bereit, Venetien an Napoleon abzutreten? Obwohl dieser trotzdem den italienischen Ministerpräsidenten von der Erfüllung seiner Bündnispflicht nicht abbringen kann, kommt es zwischen Österreich und Frankreich zu einem Vertrag, wonach dieses bei einem österreichischen Siege alle Gebietsvergrößerungen des Habsburgerreiches anerkennt, die nicht ganz Deutschland unter seine Hegemonie stellen. Mündlich sind die österreichischen Minister noch weitergegangen. Durch diese Abmachung verriet die Wiener Außenpolitik, dass sie über die Denkweise des 18. Jahrhunderts nicht hinausgekommen war. Noch wollen die Mittelstaaten trotz eigener Rüstungen für den Krieg gar nicht begeistert vermitteln. Sie beantragen Abrüstung. Aber Österreich erklärt, nur bei Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Zustände in Schleswig-Holstein abrüsten zu können. Sein Kommissär sei beauftragt, die holsteinischen Stände zu berufen. Preußen erklärt unter Protest den Gasteiner Pakt für gebrochen. Der Wiener Vertrag trete nun wieder in Kraft, Manteuffel werde die preußischen Rechte in Holstein wahrzunehmen haben. Damit droht der Zusammenstoß der beiderseitigen Truppen in den Herzogtümern. Aber Manteuffel geht nur langsam vor, während Gablenz ebenso behutsam das Land räumt und seine Truppen über Hannover und Hessen nach Österreich zurückführt. Preußen aber veröffentlicht nun seinen kleindeutschen Entwurf für die Bundesreform. Die österreichischen und niederländischen Landesteile sollen dem Bund nicht mehr angehören. Die Nordkorps sollen unter preußischen, die Südkorps unter bayerischen Oberbefehl stehen. Österreich beantragt am 11. Juni die Mobilisierung des Bundesheeres, worauf einen Tag später der Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Staaten erfolgt. Mit 9-6 Stimmen nimmt der Bundestag den österreichischen Antrag auf Mobilisierung an. Der Hohenzollernstaat hat nicht mitgestimmt. Das Vorgehen sei ein Bruch der Bundesverfassung und der Bund damit aufgelöst. Es sei bereit, aufgrund seines Reformentwurfes einen neuen Bund zu gründen. Darauf erfolgen Proklamationen, Aufrufe und Kriegsmanifeste. Eine eigentliche Kriegserklärung gibt es nicht. Die Würfel zur deutschen Auseinandersetzung sind gefallen.